Sonntag ist es in den Bergen. Und im Tal die Glocken läuten. Die Welt liegt im Sonnenschein und der Wind kommt heut von Süden her. Ich sag dir ganz leis ins Ohr, wenn doch alle Tage Sonntag wär. Sonntag ist es in den Bergen. Überall ist Ruhe und Frieden. Ich hab eine ganze Woche lang immer nur an diesen Tag gedacht. Viel zu schnell vergeht die schöne Zeit, die dich und mich so glücklich macht. Sonntag ist es in den Bergen. Und im Tal die Glocken läuten. Die Welt liegt im Sonnenschein und der Wind kommt heut von Süden her. Ich sag dir ganz leis ins Ohr, wenn doch alle Tage Sonntag wär. Sonntag ist es in den Bergen. Und im Tal die Glocken läuten.